In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden. Ja, warum nicht? Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich träume das und ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch. Ihr werdet an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total drauf. Herzlich willkommen zu Episode 3 von Das Ferngespräch. Heute ist es eine besondere Episode. Denn diesmal werde nicht ich der Gesprächspartner von Alexander sein, sondern Professor Dr. Kirchner. Jener, von dem auch dieser Satz aus dem Intro, Identifikation ist die Mutter der Motivation, stammt. Und dessen Satz, Alexander zu dem Entschluss, eine Weltreise zu unternehmen, um nach seiner Identifikation zu suchen, erst inspiriert hat. Professor Dr. Kirchner trifft sich mit Alexander in Günzburg. Und heraus kommt ein sehr persönliches und interessantes Gespräch über die Dinge, die uns Menschen motivieren, antreiben und auch getan werden können, um uns zu helfen, unsere Motivation, unsere Inspiration und unsere innere Ruhe zu finden. Ich wünsche euch viel Spaß. Also ich darf Sie nochmal schnell vorstellen, Herr Professor Dr. Kirchner. Sie haben Philosophie, katholische Theologie und klassische Philologie studiert. Sie sind Doktor, haben eine Professur, Buchautor. Und Sie beschäftigen sich mit Tiefenpsychologie und Persönlichkeitsanalyse. Ja. Das ist so mal ganz kurz. Ich möchte erst noch mal schnell auf den Grund eigentlich eingehen, warum ich heute hier bin. Und zwar, Sie haben einen Vortrag ja gehalten auf der Expo. Und da haben Sie einen Satz gesagt, der mich sehr zum Nachregen gebracht hat. Und hat dann auch wie so ein Urknall bei mir praktisch hervorgerufen und habe dann radikal mein Leben eigentlich geändert und werde jetzt auf Weltreise gehen. Und weil Weltreise ja auch so ein bisschen was mit Selbstfindung und sich auf sich selbst zu konzentrieren zu tun hat, habe ich gedacht, ich suche sie einfach mal auf und rufe sie an und frage sie, ob sie Zeit für mich haben, dass wir das Ganze vielleicht mal mit einer tieferen Theorie dann untermauern. Einfach ein tieferes Verständnis bekommen für die eigene Psyche. Wie werde ich glücklich im Leben? Wie finde ich mich selbst? Wie finde ich meine Leidenschaft im Leben? Und so weiter. Vielleicht nach Möglichkeit eine kleine Anleitung, ja, wenn es sowas gibt. Wahrscheinlich ist es sehr schwierig, ja. Und so einfach ist es wahrscheinlich nicht im Berufsleben. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist. Aber das wär mein Ziel eigentlich, ja. Aber vielleicht fangen wir damit an, dass Sie sich vielleicht auch nochmal selbst vorstellen, so eine kleine Idee von sich geben, wer Sie sind und was Sie bewegt in Ihrem Leben. Ich kann einmal mit der Biografie in einigen früheren Schritten anfangen. Ich bin jetzt 74 Jahre alt und einen schon von früher Kindheit an sozusagen geisteswissenschaftlichen Weg gegangen. In einer streng religiösen Atmosphäre aufgewachsen. Dazu will ich sagen, in der ehemaligen DDR. In Thüringen gibt es eine katholische Enklave, die heißt das Eichsfeld. Der Hauptort heißt Heilbad Heiligenstadt, mit modernerer Bezeichnung. Und in Heiligenstadt gab es ein bischöfliches Knabenseminar, das einzige der damaligen DDR. Und in diesem Knabenseminar bin ich gewesen, das nach jesuitischen Prinzipien geführt wurde, und habe da eine klassische humanistische Ausbildung absolviert und dort 1959 Abitur gemacht. Wollte ursprünglich Mönch werden, habe mich dann für den weltlichen Weg entschieden und nach meiner Flucht in die Bundesrepublik Deutschland 1962 habe ich den Weg hier fortgesetzt und richtig intensiviert durch das Studium in Tübingen. Das Fundament für meine heutige freiberufliche Tätigkeit habe ich durch die Fächer, die Sie genannt haben, gelegt, und damit kann ich vielen Führungskräften, die im Wesentlichen meine Gesprächspartner sind, auch einen Einblick in die antike Philosophie gewähren. Was bedeutet Rhetorik, Dialektik? ohne eine Technik zu meinen, sondern was bedeutet es im Sinne der Persönlichkeitsbildung und einiges mehr. Das kann ich den Führungskräften heute erschließen und ihnen anbieten für ihre weitere Persönlichkeitsentwicklung. Das alles hat begonnen in meiner freiberuflichen Tätigkeit 1972. Bis heute, also jetzt bin ich im 42. Jahr freiberuflich tätig und begleite Führungskräfte auf ihrem persönlichen und beruflichen Weg. Mhm. Und das fasse ich deshalb so zusammen, weil ich nach Platon ein ganzheitliches Menschenbild vertrete und das sagt uns im Wesentlichen, dass sich im privaten wie beruflichen die Persönlichkeitsstruktur nicht ändert, sondern bestenfalls ein Rollenverhalten im Beruf, aber der Mensch bleibt nach seiner Prägung derselbe. Der Spielraum, innerhalb dessen sich ein Mensch weiter bewegt und weiterentwickelt, ist sehr eng, denn die Urprägungen finden im frühen Kindesalter statt. Wenn nicht jemand betroffen gemacht wird, berührt wird innerlich durch bestimmte Ereignisse, folgt er mehr seiner Urprägung, aus der er nur sehr schwer heraustreten kann, um neue Ziele und ein neues Persönlichkeitsverständnis zu erreichen. Das ist nicht so leicht. Das heißt, Sie sagen, die Persönlichkeit eines Menschen wird im Kindesalter relativ früh gelegt und ist dann schon relativ unverändert bis ins hohe Alter gegeben. Gemäß zwar den Lebensphasen, die ein Mensch durchläuft, gibt es schon genetische Veränderungen. Aber die Urprägung bis zum 8., 9. Lebensjahr, wie jemand in seinem Elternhaus, in seiner Familie menschliche Beziehungen erlebt hat, diese Erlebnisse sind zunächst mal für viele Jahre ausschlaggebend. Gewiss kommen dann Ausbildung dazu, Partnerschaft, weiter berufliche Erfahrungen. Gewiss wandelt sich ein Mensch. Aber ob jemand zum Beispiel besonders harmoniebedürftig ist, ob er in der Familie eine Streitkultur erlernt hat, wie er zu sich selbst steht, ob er Nein sagen kann, unter welchen Ängsten er leidet, das im späteren Leben aufzuarbeiten, dauert sehr lange. Und das sollten auch Beispiele sein, aus denen hervorgeht, wie sehr jemand die Muster, die sich in seiner Seele eingenistet haben, kennt, gelegentlich darunter leidet, aber auch diese Muster bereit ist zu bearbeiten. Das gelingt meistens nicht aus eigener Kraft, sondern dazu ist fremde Hilfe notwendig. Es gibt Krisen im Leben, die einen Menschen erschüttern, dann ist es aber auch eine Kraft von außen. Man kann eine Krise nicht planen. Wann weiß man denn, dass man Hilfe von außen benötigt? Also es gibt ja solche verschiedenen Krankheitsbilder, die heute immer wieder genannt werden, insbesondere auch in letzter Zeit das Thema Burnout ist ganz groß, in Mode sage ich schon fast mal. Das heißt, jeder hat jetzt einen Burnout auf einmal. Also wie merke ich an mir selber, Mensch, jetzt sollte ich mal vielleicht mich doch mit einem Experten zusammensetzen? Um es erstmal allgemein zu sagen, dass jemand seelisch belastet ist, merkt er an einem zunehmenden Verlust von Harmonie. Der Verlust an innerer Harmonie ist ein Signal für eine drohende, höflich gesagt, Unausgeglichenheit, für eine drohende seelische Schieflage, die schließlich in einen solchen Leidensdruck mündet, so heißt der Ausdruck in der Psychotherapie, in einen Leidensdruck mündet, der denjenigen zumindest zu der Entscheidung drängt, jetzt öffne dich mal und nimm fremde Hilfe in Anspruch. Burnout ist ein Modewort, das fast behandelt wird inzwischen wie jemand, der über seinen Schnupfen spricht und sagt, ich werde meinen Burnout wahrscheinlich im nächsten Frühjahr nehmen, so wie die Frühjahrsgrippe. oder die Sommergrippe. Burnout hat etwas zu tun, letztlich mit einer fehlenden inneren Stabilisierung. Da ich ja nahezu ausschließlich mit Führungskräften aller Branchen zu tun habe, wehre ich mich dagegen, um das auch deutlich zu sagen, dass Burnout in seiner Ursache an erster Stelle in der beruflichen Leistungsanforderung gesehen wird. Das ist ein fundamentaler Irrtum. Es ist deshalb ein Irrtum, weil der erste Arzt-Analytiker Freudenberg, der 1974 diesen Begriff geprägt hat in Amerika, Menschen behandelt hat, nämlich Ärzte, seine Kollegen, Schwestern, Krankenpfleger, Lehrer, Polizisten, Feuerwehrleute, Personengruppen, die sich um andere gekümmert haben und zu wenig sich selbst stabilisiert haben. Das ist der Ursprung für das Ausgebranntsein. Also heißt es, sage ich auch in den Seminaren und Vorträgen, dass Führende, die gewiss hohen Anforderungen ausgesetzt sind, zuerst mal daran denken mögen, sich selbst zu stabilisieren. Dann können sie auch bestimmte Situationen, anspruchsvolle Situationen, stabiler und souveräner bewältigen. Also ganz konkret jetzt, was bedeutet es, sich selbst zu stabilisieren? Bedeutet es, dass ich Zeit für mich selbst nehmen soll, mit Hobbys, mit Freunden mich umgeben, solche Dinge, oder meinen Sie? Oder? Es bedeutet, das könnte, was Sie sagen, das könnte schon, kritisch gesagt, eine leichte Flucht vor sich selbst sein. Hobby, Freizeit, ich habe in einem Vortrag gesagt, wenn die Peripherie zum Zentrum wird, steht es nicht gut um einen mehr, weil er dann oberflächlich bleibt. Wer peripher lebt, findet nie zu seinem Zentrum. So, also oberflächliches Leben, Freizeitgestaltung, Highlife, Freunde pflegen, könnte eine ethische Garnierung sein für die Tatsache, ich kann mich ja gar nicht mit mir beschäftigen, ich muss meine sozialen Kontakte pflegen. Das ist zwar gut, aber sekundär. Es möge also, um es zu beantworten, die Beschäftigung mit der eigenen Wesenstiefe die Voraussetzung sein für innere Harmonie. Wir nennen das in der tiefen Psychologie eine zentrierte Persönlichkeit. Eine zentrierte Persönlichkeit ist ein Mensch, der in seiner Wesensmitte lebt. Die Wesensmitte könnte man beschreiben zwischen im Körperlichen zwischen Brustbein und Bauchnabel. So also wirklich richtig lokalisiert. Mit dem Sonnengeflecht, ja, im Yoga zum Beispiel, im Sonnengeflecht, in der warmen Kugel, in der Leibeshöhle beschrieben werden kann. Aber im übertragenen Sinne heißt Leben in der Wesensmitte in einer inneren Ausgeglichenheit zwischen Bewusstem und Unbewusstem zu leben, wie es die Psychoanalyse sagt. Also bedeutet das, eine innere Stabilität heißt, jemand ist sich seines eigenen Wertes in der Tiefe seiner Persönlichkeit bewusst. Das ist ein wichtiger Begriff. Der Begriff Selbstwertgefühl ist ein entscheidender Begriff für die Lebensbewältigung. Wie es das Wort sagt, jemand ist sich seines Wertes zunächst mal ganz allein bewusst. Und dieses Fundament wird zum Beispiel in der Kindheit gelegt. Also das Selbstwertgefühl ist das tragende psychische Fundament für die Persönlichkeit, auf das Fundament, der Einzelne immer wieder zurückgreifen kann. Es kann erschüttert werden, es kann zugeschüttet werden, aber es kann auch wieder freigeschaufelt werden. Aber es ist da. Jedes Kind bringt auf die Welt die Anlage zum Selbstwertgefühl mit. Ausschlaggebend sind die sozialen Bedingungen, das soziale Feld, innerhalb dessen sich ein Kind bewegt und wie das schon im Kind angelegte zur Entfaltung geführt wird. Sie haben jetzt gesagt, dass man sich selbst in der Mitte fühlen soll oder so in der Art. Aber, und Sie haben gesagt, wenn ich mich jetzt um Hobbys kümmere, um Freunde, dann kümmere ich mich um andere Dinge, aber nicht, der Blick ist nicht auf mich gerichtet eigentlich. Und wie kann ich diesen Blick auf mich richten? Ist es durch Meditation, durch Glaube? Wie erreicht man das? Genau. Also ich wollte das nicht abwerten. Ich wollte Freizeitgestaltung, Hobbys, Freunde nicht abwerten. Ich habe gesagt, es sei sekundär. Also zuerst möge jemand für sich selbst sorgen. Ich zitiere immer als Theologe, zitiere ich jetzt mal das altbekannte Wort von Jesus, liebe deine Nächsten, die zweite Hälfte wird nämlich vergessen, wie dich selbst. Jesus zitiert das dritte Buch Moses. Daher stammt dieses Zitat. Stammt nicht von Jesus. Und da ist es ganz deutlich, wenn wir das in das Weltliche übertragen, liebe deine Nächsten wie dich selbst, damit beginnt es ja. Also die Prämisse ist, habe ich in mir selbst Ordnung geschaffen, dann gehe ich an zwischenmenschliche Beziehung auch geordnet, zum Beispiel weitgehend aggressionsfrei heran. Also, Sie haben das Stichwort genannt, hier im Seminarhaus gibt es einen Meditationsraum. Neben den Seminaren Überzeugungsqualität, persönliche Sinnfindung, führe ich auch Schweigeseminare durch, mehrtägige mit Führungskräften und begleite sie in Einzelgesprächen. Die in diesen Schweigeseminaren, der Begriff heißt Kontemplation, eine tiefe Begegnung mit ihrem Wesensinneren haben, Erfahrungen notieren können und sie dann mit mir besprechen, wenn sie möchten. Das ist das Fundament, das auch Freudenberg denen empfohlen hat, gesagt, kommt mal zur inneren Ruhe. Bei aller christlichen Nächstenliebe, die diese Berufsgruppen ausüben, sich selbst aber dabei vergessen. Ja. Ist es dann, also Selbstfindung, das wäre Selbstfindung, also das wäre das Wort. Selbstfindung, Selbsterkenntnis sind schon hier fast Synonyme. Okay, ja. Also weil von der Definition ist mir einfach nicht bewusst, ob es da Unterschiede gibt. Und wie ist es dann, also man ist ja dann so auf der Suche, sage ich mal in Anführungsstrichen, also jeder Mensch, oder ich habe das Gefühl, dass fast jeder Mensch auf der Suche ist, so nach seinem eigenen Sinn und dass es irgendwas noch weiter Tieferes gibt. Und wie ist es dann, so eine Selbsterkenntnis? Ist es wie wenn ich einen Schlüssel, den ich verloren habe und den ich dann wiederfinde und dann sehe, Schnips, jetzt habe ich mich gefunden, jetzt weiß ich, wo meine Mitte ist, jetzt bin ich mir sicher? Oder ist es was, was so, wo man dann eine Ahnung bekommt, oder ist es was, was man sein Leben lang machen muss, wo dann die Suche nie aufhört? Sie haben es schon fast gesagt, ich sage es mit meinen Worten, es ist schon ein Prozess. Der Weg zur Selbsterkenntnis wird durch einen Prozess vorbereitet. Und dieser Prozess sind die Erlebnisse eines Menschen, die er auswertet. Diese Auswertung nennen wir Erfahrung. Ich nenne Erfahrung die Summe der reflektierten Erlebnisse eines Menschen. Mhm. Viele Menschen haben etwas erlebt, aber nichts erfahren, weil sie nicht tiefer nachgedacht haben. Mhm. Reflektieren heißt tiefer nachdenken. Hier in unserem Kontext über sich selbst tiefer nachdenken. Selbsterkenntnis wird vorbereitet, aber, wie Sie schon andeuteten, es gibt einen Klick. Ein Klickerlebnis, das ist es. Also eine innere Berührung. Das würden Sie schon sagen, dass es sowas gibt? Ja, das gibt es. Unbedingt. Im überzeichneten Sinne nennt das die Religion, ich verzeichne mal, Erleuchtungserlebnisse. Okay. Sich Erleuchtung, mit dem Wort Licht können wir ja spielen und sagen, jemandem ist ein Licht aufgegangen, sagt auch der Volksmund. Und meint es gut. Mhm. Und sagt, zu einer tieferen Erkenntnis gelangt zu sein. Und wie ist es dann, ist dann wahrscheinlich so ein Gefühl, wie wenn ich mich verliebe und das Gefühl habe, dieser Mensch ist der Richtige, mit diesem Menschen möchte ich mein Leben teilen, so in der Art ungefähr. Also wir können sagen, dass es eine emotionale Berührung ist, keine intellektuelle. Das Intellektuelle verändert einen Menschen nicht. Das Intellektuelle vermittelt Erkenntnisse, aber es möge eine innere, tiefere Berührung folgen, dann ändert sich ein Mensch, aber sonst nicht. Ich sage auch so in den Vorträgen, ich zitiere mich eben jetzt mal in diesem Zusammenhang häufiger selbst, und da heißt einer meiner Merksätze, den die Führungskräfte auch festhalten und begreifen, intellektuelles Wissen allein bewirkt noch keine Verhaltensänderung, sondern es ist notwendig, dass jemand sich innerlich berührt bis hin erschüttert fühlt, und gepackt. Und dieses Thema erfährt. Richtig. Ja, okay. Und kann es dann sein, dass man das wieder verliert über die Jahre dann? Also und dann wiederfinden muss? Oder ist es dann, wenn man es einmal hat, dann hat man es? Also ich frage so ein bisschen salopp, ja. Also verliert kann ich im Augenblick nicht so bestätigen, sondern ich kann sagen, es ist jemandem weniger bewusst. Denn das, was ein Mensch in sich trägt, verliert er nicht. Aber es ist ihm weniger bewusst. Sodass Situationen in späteren Jahren, in fortgeschrittenem Lebensalter bestimmte Begegnungen in demjenigen eine Seite AI geschrieben zum Klingen bringen, sagt er, das war schon vor 18 Jahren bei mir, jetzt ist es wieder da. Also ich will eher mit den Begriffen bewusst und weniger bewusst arbeiten und glaube auch, dass es der Realität entspricht. Dass man das beschreiben kann, jemand hat es verloren und wieder gefunden, mag eine persönliche Erlebnisqualität sprachlich wiedergeben. Das bestreite ich nicht. Ich möchte nochmal schnell an den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen. Sie haben gesagt, Sie sind 74 Jahre alt. Warum arbeiten Sie noch? Das kann ich in einem Satz sagen. Meine Tätigkeit ist Berufung. Ich wollte Mönch werden, wollte Priester werden und habe nach einem mehrmonatigen Aufenthalt bei Franziskanern, noch in der ehemaligen DDR, erkannt, dass das nicht meine Berufung ist. Aber ich habe gleich nach meinem Studium in Tübingen gewusst, dass ich in die Erwachsenenbildung gehen werde, als Oberbegriff erstmal. Ich habe nämlich zuerst ein Privatgymnasium in Stuttgart geleitet, 3 Jahre, in dem berufstätiges Abitur nachgeholt haben. Das war meine erste Tätigkeit. Aber schon Gespräche mit Erwachsenen über ihre Biografie, über ihr Befinden, hält jemand auch 3 Jahre durch, in Abend- und Wochenendunterricht. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, zum 1. Januar 1972, wusste ich, das ist meine Berufung. Meine Tätigkeit ist Berufung, die gibt mir Kraft. Das ist ja schön. Ich leite jetzt so langsam hin auf diesen Satz, den Sie mir gesagt haben. Ich möchte vielleicht nochmal zu mir aus... Der Sie erreicht hat. Ja, der mich erreicht hat. Gesagt haben, viele haben ihn ja gehört, ne? Ja, genau. Über den ich aber sehr, den ich mir dann auch sofort in meinem Handy aufgeschrieben habe. Stimmt, ja. Ja, ich möchte vielleicht noch mal was zu mir sagen. Ich bin 34 Jahre alt, bin Architekt, habe dann noch ein zweites Mal studiert, internationales Immobilienmanagement, habe jetzt 10 Jahre Berufserfahrung und ich habe eigentlich diese Schritte immer gemacht, auch um auch einfach um karrieretechnisch weiterzukommen. Und habe dann irgendwann mal festgestellt, dass ich zu den 30-50% etwa der Angestellten gehöre, die unzufrieden sind in ihrem Job. Und deshalb habe ich Sie auch gerade gefragt, Sie fühlen sich dazu berufen. Und ja, es sind so viele Menschen unzufrieden im Job. Wie kann man das ändern? Indem jemand erstmal seine Identität überprüft. Identifikation, Identität sind 2 Paar Stiefel. Identität heißt Wesenseinheit mit sich selbst, heißt innere Übereinstimmung. Bedeutet also, um es mit einem modernen Ausdruck zu sagen, fühlt sich jemand selbst verwirklicht oder sucht er noch nach bestimmten Werten in seinem Inneren? Identifikation heißt emotionale Teilhabe an den Angeboten des Lebens. Identifikation ist nach außen gerichtet, Identität nach innen. Identifikation tritt in einen Dialog mit dem Leben. Derjenige also, der unzufrieden ist in seiner beruflichen Sphäre, ist wohl auch noch auf der Suche nach einer tieferen Erfüllung. Denn Erfüllung ist ja auch ein emotionales Phänomen. Siehe Zufriedenheit mit den Früchten innerer Gelassenheit, Souveränität im Umgang mit den Phänomenen des Alltags. Und derjenige nun, der eine Identifikation, eine Übereinstimmung mit bestimmten Lebensangeboten verspürt, fühlt sich dorthin gezogen und gelangt zur Zufriedenheit. Also Suchende, was wir angesprochen haben, Selbstfindung, heißt auch eigentlich Selbstsuche erstmal. Suche nach Selbstfindung heißt auch im Inneren abzugleichen, worin besteht meine Unausgeglichenheit und was in der Außenwelt spricht mich an? Ja, wohin und wonach sehne ich? Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, muss ich erst im ersten Schritt erstmal mir meiner, ich darf die Worte nicht verwechseln, meiner Identität bewusst werden. Praktisch, wer bin ich, um dann etwas zu finden, mit dem man die Identität sich identifizieren kann. Zumindest mal idealisiert ausgedrückt. Ja. Und das, was ich gesagt habe, Identifikation ist die Mutter der Motivation. Das war jetzt der große Satz, vielleicht nochmal. Ja. Identifikation ist letztlich und immer die Mutter der Motivation. Das Thema Motivation ist auch bei Führungskräften allenthalben anzutreffen. Viele versuchen Motivationstechniken, Konditionierungen, prägende Muster für die Persönlichkeit. Entscheidend ist, dass jemand sich angesprochen fühlt. Schauen Sie, beim Thema Veränderung, worüber wir ja gesprochen haben bei dem Vortrag, das Thema Veränderung ist nicht innerlich erkennbar, wenn jemand Corporate Design, Corporate Identity predigt und neue Visitenkarten druckt oder die Pylone an der Tür des Wohn- oder des Autohauses anbringt, um damit zu zeigen, wir sind jetzt neu. Wir haben jetzt einen neuen, anderen Geist. Das kann man nicht befehlen. Das muss wachsen in der Persönlichkeit und derjenige muss sich innerlich angesprochen fühlen, sonst geht das nicht. Und dann erst bewegt er sich, movere, Motivation, movere ist das lateinische Grundverb für Motivation, nämlich bewegen. Und derjenige, der in dieser Übereinstimmung lebt mit den Angeboten des Lebens, findet Freude daran und ist aktiv. Und wenn ich mich jetzt mit einer Arbeit nicht identifizieren kann. Es gibt ja auch sehr viele Menschen, die jetzt nicht studiert haben, die sich vielleicht nicht so raussuchen können. Ich sage jetzt einfach mal Straßenkehrer, Arzthelferin, Handwerker oder es sind alles auch tolle Berufe. Also ich finde eigentlich das ganz toll, wenn man jemand anderen Menschen hilft oder ein Haus baut oder so, wunderschön eigentlich. Ja. Aber es ist dann eben doch beim Stichwort Handwerker dann, dass man eben bei Wind und Wetter auf dem Dach stehen muss, vielleicht wenn es regnet, wenn es schneit und irgendwas in der Kälte draußen fertig machen. Ja, es ist auch schwierig, sich damit dann zu identifizieren. Und haben Sie... Das sehe ich anders. Ja, okay. Ja, ich glaube gerade die Identifikation des Dachdeckers, dieses Gefühl trägt ihn auch bei Wind und Wetter oder bei schönem Wetter meistens, bei großer Hitze, trotzdem das Dach zu decken. Oder der Baggerfahrer, der Freude daran hat, an der Arbeit, wie der Greifarm in das Erdreich hineingreift und es tiefer ausgräbt, das kann er bewegen. Für mich ist das Thema Identifikation, Motivation unabhängig von der beruflichen Aufgabe. Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, und das Kind, das spielt, das Selbstvergessen spielt, sich mit dem Auto identifiziert, mit dem Spielzeug, mit dem man einfachen Stock seine Fantasie walten lässt, was der Stock alles ist. Es beginnt von Kindesbeinen an. Es ist der Ausdruck der Lebensfreude im Umgang mit bestimmten Lebensinhalten. Würden Sie sagen, dass sich jeder Mensch mit jeder Aufgabe mehr oder weniger identifizieren kann? Also wenn man jetzt in der Firma arbeitet und sich sagt, ich mag die Firma nicht, weil die ist so und so. Ich mag meine Arbeit nicht, weil die ist so und so. Ich sehe keinen Sinn dahinter. Kann man sich dann irgendwie dazu hin bewegen, da einen Sinn für sich zu sehen oder sich eine Identifikation damit zu bekommen? Mit fremder Hilfe. Wenn jemand eine solche Abwehrhaltung einnimmt, wie Sie sie gerade geschildert haben, dann kann ein Außenstehender demjenigen in einzelnen und geduldigen Schritten nahelegen, was er tut. Aber jemand, der innerlich blockiert ist, der in einer Abwehrhaltung einem Arbeitsprozess, welchem auch immer, innerlich gegenübersteht, muss sich erstmal erreichen lassen und sich die Werte seines Tuns bewusst machen lassen. Wenn das geschehen ist, kann mancher Außenstehende sagen, schau mal, du machst zwar die Fließbandarbeit und es ist gelegentlich eintönig, aber ab und zu kann ich dir auch sagen, wem du damit hilfst. Das heißt, wer sich daran freut, dass du das machst. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ich muss mich der Werte meiner Arbeit bewusst werden. Ja, der Arbeitsinhalte. Ja. Das ist so. Aber trotzdem gilt schon eines. Es gilt eines. Und zwar, ich habe diesen Begriff noch nicht angeführt, ich glaube auch nicht in dem Vortrag genannt. Wenn jemand längere Zeit einen emotionalen Restwiderstand gegen etwas in sich trägt, ist er kaum zu erreichen. Ja. Okay. Also in meiner psychoanalytisch-therapeutischen Arbeit kann ich sehr wohl beobachten, dass gerade in den Phasen der Kränkung, in den unaufgearbeiteten Phasen der Kränkung, der Einzelne bei bestimmten Themen nicht erreichbar ist, blockiert, abwehrt und sagt, das verletzt mich zu sehr, ich kann jetzt nicht und will auch nicht darüber sprechen. Das bleibt dann als Restwiderstand erstmal in dem verankert. Mhm. Das aufzuarbeiten dauert schon. Also das heißt, wenn man jemanden motivieren möchte, dann muss man eben, ist es nicht so, dass man sagt, Chaka, super, wir sind toll, sondern man muss auf die Werte gehen, die man damit erreicht in dieser Arbeit. Ihm Freude vermitteln. Die Freude kann darin bestehen, sich der Werte des eigenen Tuns bewusst zu werden. Ich wollte nochmal auf das Thema Ängste gehen. Das haben Sie auch, Ängste vor Veränderung, das haben Sie auch angesprochen in Ihrem Vortrag, was ich sehr interessant fand. Also es gibt sehr viele Menschen, die mit der Situation unzufrieden sind, diese 30-50%. Aber was interessant ist, dass diese Menschen, die Unzufriedenheit in sich tragen, trotzdem keine Veränderung herbeiführen. Woran liegt das? Das ist für mich ziemlich klar. Es fehlt ihnen ein hinreichend entwickeltes Selbstvertrauen. Also, ich will mal weiter ausholen. Ich sagte, die Angst vor Veränderungen sei eine der tiefsten Ängste in der menschlichen Persönlichkeit. Und diese Angst ist dreifach begründet. Es ist erstens die Angst vor dem Loslassen, zweitens die Angst vor dem Unbekannten und drittens die Angst, namentlich bei Führungskräften, vor einem Profilverlust, was zum Beispiel bei Firmenfusionen anzutreffen ist. Der in der kleineren Firma, die übernommen wird, der erste Revisor war, ist nach der Fusion bei der größeren Firma nur noch der zweite. Und das zu verarbeiten, ist nicht so einfach. Derjenige aber, der über ein hinreichend entwickeltes Selbstvertrauen verfügt, der von Lebensmut getragen ist, spuckt in die Hände und sagt, die Veränderung, ja, betrifft mich zwar, aber ich traue mich auf ein neues Gebiet, packe es an und wir werden sehen, was herauskommt. Also mit Veränderung geht derjenige, der auch unzufrieden ist, belastet ist, souveräner um, der sich auf sein Selbstvertrauen stützen kann. Während derjenige, der Lebensangst hat, die Veränderung als Erschütterung fast depressiv erlebt. Selbstvertrauen ist auch nochmal ein schönes Wort. Es gibt sehr viele Worte, die Sie jetzt mit dem heute Abend verwendet haben, die man sehr oft benutzt, aber sich dieser Worte gar nicht bewusst wird. Also das finde ich ganz, ganz spannend, ganz interessant. Selbstvertrauen, das hat wahrscheinlich auch was mit dieser Identifikation, mit dieser Identität zu tun, dass man sich dieser bewusst wird. Oder wie kann ich selbstbewusst werden und Selbstvertrauen aufbauen? In der Entwicklung von Kindern spielt eine große Rolle, dass die Bezugspersonen ein Kind zu eigenem Handeln ermuntern. Denn im Handeln begreift sich die menschliche Persönlichkeit. Wenn also Eltern ihre Kinder zu eigenem Tun ermuntern, ermuntern sie sie zugleich zu einem Bewusstsein, ich kann etwas vollbringen. Ein Mensch, der Spuren hinterlässt, gewinnt Vertrauen in ein neues Tun. Auch wenn mal etwas nicht geglückt ist, aber er hat es angepackt, hat es weitergeführt, und hat damit eine Leistung gezeigt, über die sich dennoch freuen kann. Wenn also Eltern ihre Kinder zu eigenem Handeln ermuntern, schaffen sie das Fundament für Selbstvertrauen des Kindes in sein künftiges eigenes Tun. Das ist der Ursprung. Im Unterschied zu Kindern, die dauernd reglementiert, von Eltern wie von Oberlehrern behandelt wurden, ständige Zweifel an ihrem Tun erlebt haben, zu einem Teil Spontanität verlieren, die Kreativität reduziert ist und die Angst, etwas falsch zu machen, größer ist als der Mut, spontan einem Gedanken zu folgen und ihn umzusetzen. Das zum Beispiel liegt auch sehr früh fest. Eine übernormierende Erziehung durch die Bezugspersonen fördert erworbene Hemmungen und Mindergefühle. Okay, und Sie sagen auch, dass es schwer zu ändern ist, dann, wenn man... Es ist schwer zu ändern, zum Beispiel, um meine Thematik, die ich auch lehrende Vorlesungen, Führungsethik anzusprechen, Unternehmensethik, es ist nicht jeder als Führender geeignet, auch wenn es zigmal angepriesen wird. Wer Führender werden will, braucht innere Antriebe. Und die Verwirklichung innerer Antriebe geschieht durch die Ermunterung der Eltern in sehr frühen Jahren. Mach es selbst, ich traue dir das zu. Mach es. Komm nicht immer zu mir gelaufen. Ruf selber an. Dafür bist du zuständig. Und ähnliche Empfehlungen. Und wer das nicht erlernt hat, der vergewissert sich, der lässt sich lieber schieben, ist antriebsschwach, seine Eigendynamik ist reduziert geblieben, sodass schon führende Auszubildenden sagen, jetzt mach doch mal ein bisschen schneller und siehst du nicht, dass das geändert werden muss, muss ich dir das dreimal sagen. Dieses dreimal sagen müssen ist schon ein Hinweis darauf, dass ein solcher Auszubildender nicht mit der notwendigen unternehmerischen Aufmerksamkeit durch ein Unternehmen geht. Das aber kann der Gründer oder ein Topmanager sieht, da muss was geändert werden. Das sehen manche nicht. Muss ich ihnen das dreimal sagen? Das wird sehr früh gelegt. Ich möchte jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen auf mich auch zurückkommen. Vielleicht können Sie mir auch einen guten Rat geben. Also wie gesagt, ich war etwas unzufrieden oder ich war unzufrieden mit meinem Beruf, weil ich das Gefühl habe, er erfüllt mich nicht und ich sehe nicht unbedingt einen Sinn da drin. Und habe intensiv ein Jahr mir überlegt, wie ich mich denn selbstständig machen könnte, wie ich ein eigenes Geschäft aufbauen könnte. Und ich habe auch sehr viele Ideen gehabt, habe die alle überprüft, habe mir Businesspläne geschrieben und so weiter. Aber ich habe dann immer nach einer gewissen Zeit, nach einem Monat, habe ich mir dann gesagt, nee, das ist es nicht. Und irgendwann mal habe ich mir dann gedacht, kurz bevor ich Sie gesehen habe, ich komme aus diesem Hamsterrad nicht raus. Ich bin jetzt 34 Jahre alt und bis ich 74 bin, muss ich nochmal 40 Jahre ran. Und will ich das 40 Jahre machen? Ja, in meinem Unternehmen gibt es auch Leute, oder in meinem ehemaligen Unternehmen, die eben 50 Jahre, 60 Jahre waren und eben gleiche Aufgaben gemacht haben. Und ich wollte mir das nicht vorstellen. Und das war dann auch wie so eine Kurzschlussreaktion, dass ich einfach gesagt habe, ich muss etwas tun. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, aber ich muss aus dieser Situation ausbrechen. Und habe dann gekündigt und werde jetzt für ein Jahr auf Weltreise gehen, um einfach mal den Blick auf mich selbst zu richten und nicht immer nur auf die anderen, sondern ich glaube, wenn man dann mal ein Jahr lang unterwegs ist, dann wird man auch gezwungen, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen. Hat vielleicht nicht die Peripherie außenrum, wie Sie vorhin gesagt haben, mit der man sich ablenken kann und so weiter, sondern ist gezwungen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das war jetzt so mein, oder ein Grund, weshalb ich dieses Jahr mir vorgenommen habe. So, was Sie gesagt haben, wie wir uns begegnet sind, mir fällt auch ein anderer Ausdruck ein. Das heißt, es gibt Schlüsselerlebnisse. Und Schlüsselerlebnisse können ganz unterschiedliche Gesichter tragen. Das kann zum einen die Lektüre eines Buches sein, eine Begegnung im Alltag, ein Bericht im Fernsehen oder auch die Aussage eines Vortrages. Sie können auch wohl bei sich selbst bedenken, dass sie in diesem Stadium innerlich aufgeschlossen waren und manche Aussage aufgesogen haben und einer hat sie besonders betroffen gemacht. Betroffenheit geht auch meistens durch den Körper, nachdenklich, lösen bei manchen eine Krise aus und rühren in demjenigen, der das hört, erlebt etwas an, was ihn zu einer neuen Definition seines Daseins bringt. Manche legen ein Sabbatjahr ein oder Sabbatmonate und sind aber trotzdem so aufbereitet für Neues, für neue Eindrücke und hören in sich hinein, was spricht mich an. Wenn Sie also die Weltreise absolvieren, empfehle ich Ihnen, auch immer wieder Phasen der Meditation einzulegen, still für sich zu sein, was hat mich berührt, hineinzuhören, was kommt zum Erklingen in mir? Was bindet mich? Das kann sein, dass Sie dann sagen, ich werde meinen Wohnsitz in das Ausland verlegen, in das Land, in dem ich mich am wohlsten gefühlt habe, zunächst mal für die nächsten Jahre. Sie haben einen Beruf, der Theorie und Praxis wunderbar miteinander verknüpft. Ich will das nicht sagen, aber vielleicht landen Sie in Neuseeland und schicken dann Grüße nach München, weil sie dort ihre Liebe gefunden haben. Die Liebe zum Leben, die Liebe zu einer inhaltlichen Vertiefung. Es ist mancher ausgewandert, hat etwas gefunden, ist geblieben, ist heimisch geworden und hat seine Talente, auch andere Talente, weiterentfaltet. Also ich finde das sehr schön, mutig, offen für andere Kulturkreise, für andere Lebensauffassungen und Definitionen. Und glaube, dass das nur jemand machen kann, der über ein gutes Selbstvertrauen verfügt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich in einer totalen Lebenskrise bin. Mhm. Ich habe einfach das Gefühl, oder ich denke, das geht jedem so eigentlich wie mir. Nur ich möchte mich einfach nicht damit zufrieden geben. Aber schauen Sie, schon in frühen Jahren haben Kinder beim Schüleraustausch, mit 16 Jahren geht ein Mädchen ein halbes Jahr nach Australien, ein anderer nach England. Damit beginnt es ja schon, sich andere Werte zu erschließen. Mhm. Und manche hat ein Studium beendet und gesagt, ich gehe beruflich nach London. Ich mache nur in Deutschland mein Studium zu Ende. Aber ich gehe dann nach England, das weiß ich schon. Also ich meine, die Idee ist jetzt gar nicht so schlecht, wenn man sich mal auf sich selbst konzentrieren kann, einfach mal so eine Reise zu machen. Ist bewundernswert, ja. Ja. Ach, das freut mich ja schon mal, dass Sie als Profi und alter Hase da zumindest zustimmen und sagen und nicht sagen, Mensch, das ist vielleicht eine Flucht sogar oder sowas. Den Wermutstropfen wollte ich noch nennen, aber das mögen Sie überprüfen. Und zwar können Sie das insofern, als Sie überdenken, hinterlasse ich Fragmente, Bruchstücke. Wenn ich zurückkomme, wartet da etwas auf mich, was ich noch zu erledigen habe? Mir fällt jetzt im Augenblick ein chinesisches Sprichwort ein. Das heißt, bevor du dich daran machst, passt nicht ganz, aber trotzdem, bevor du dich daran machst, die Welt zu verändern, gehe dreimal durch dein eigenes Haus. Dieser zweite Teil, meine ich, passt ganz gut hierher. Für jemanden, sie wollen zwar die Welt nicht verändern, aber ich verändere dieses Sprichwort mal und sage, bevor du dich daran machst, die Welt zu erkunden und eine Flucht begehst, gehe dreimal durch dein eigenes Haus, auf sie übertragen für ihre Selbstreflexion, das müssen sie jetzt nicht beantworten, welche Themen, welche unbearbeiteten, ungelösten Themen hinterlassen sie, die wieder auf sie warten, wenn sie zurückkommen. Ich fand das jetzt ein ganz schönes Sprichwort und ich werde mir da nochmal Gedanken drüber machen und möchte es eigentlich dabei belassen und möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ja, das war ein ganz tolles Gespräch und hat mir sehr geholfen, hat mich sehr gefreut und vielen Dank. Danke auch. Das war nun das Gespräch mit Alexander und Professor Dr. Kirchner. Aufgezeichnet hat Alexander am 13.12.2013. Und damit markiert dieser Podcast auch den letzten in der Reihe, den wir dieses Jahr, sprich im Jahr 2013, aufnehmen werden. Der nächste Podcast ist dann schon 2014 und ein echtes Ferngespräch, denn zum Jahreswechsel, wie wir ja gehört haben, wird Alexander im Flugzeug sitzen und danach unterwegs sein. Ob nun seine Reise ein Perspektivwechsel und damit gesund oder der Versuch, alltägliche Komplikationen zu vermeiden ist, das muss er selber entscheiden und wird es sicherlich auch zum Teil erst unterwegs herausfinden. Aber auf jeden Fall ist Alexander entschlossen, uns daran teilhaben zu lassen, worauf wir uns schon sehr freuen. In diesem Sinne, wenn ihr mehr wissen wollt über das Gespräch und die Themen, die Professor Dr. Kirchner angeschnitten hat, empfehle ich euch einen Blick auf die Episodenseite auf dasferngespräch.de. Dort haben wir weitere Links und Hinweise zusammengestellt. Und wenn ihr Feedback habt, freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr uns schriftliche Kommentare, Kommentare auf Facebook, Google Plus etc. oder auch seit neuestem eine Sprachnachricht hinterlassen wollt und so in diesem Podcast selber auch hörbar werden könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt schon mal einen guten Rutsch, nicht wissend, ob ihr das jetzt hier vielleicht auch erst nächstes Jahr hört. Auf jeden Fall passt auf euch auf und einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem von wo und wann ihr uns gerade zugehört habt. In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber